oard.de. One every day keeps the doctor away. Moin moin, Servus und Hallo und willkommen zur neuen One App a Day Folge. Es gibt so Trends oder, ja, sagen wir mal Trends, die kann ich nicht verstehen. Momentan will irgendwie jeder einen Fidget Spinner haben und einen Fidget Cube. Einen Fidget Cube habe ich tatsächlich auch nicht gekauft, wurde mir zugeschickt, kommt demnächst auch nochmal ein Testbericht zu. Habe ich versprochen. Einen Fidget Spinner, also sollte mir jemand einen Fidget Spinner zuschicken, dann werde ich wahrscheinlich einen Fidget Spinner auch mal testen. Bis jetzt aber nicht kaufen, Geld ausgeben. Nein, danke. Jedenfalls nicht dafür. Kommen wir zur App, eine Android-App, der App Fidget Spinner. Ich habe gedacht, wenn schon nicht das Original, kann ich mir wenigstens mal eine der zahlreichen Apps angucken. Mal gucken, was die so macht. Und ganz ehrlich, die macht für mich in meinen Augen ganz genauso viel Sinn wie das Original, nämlich keinen. Die App heißt Fidget Spinner. Technische Daten erforderliche Android-Version 4.0.3 oder höher. Aktuelle Versionsnummer ist 1.1 und es gibt einen In-App-Kauf für 1,99. Ich nehme mal an, dass es, um die Werbung wegzukaufen, lohnt sich für mich nicht. Bei 26.415 Gesamtbewertungen eine Durchschnittssternebewertung von 4,3 Sternen. Gut, ja, was soll man dazu sagen? Die Beschreibung vorlesen zum Beispiel ist auf Englisch: Most relaxing fidget spinner simulator in your pocket. You have 5 swipes to set the best spin you can. Use your hand finger to swipe the spinner left or right. Wait for it to stop and sweep the sweet rewards. Upgrade your finger spinner. Compete with your friends and beat the records. Each spin brings you closer to unlocking a new hand spinner toy. Can you unlock them all? Ganz ehrlich, ich weiß gar nicht, ob die App lange genug auf meinem OnePlus One überleben wird, dass ich tatsächlich in die Gefahr kommen sollte, die ganzen Fidget Spinner zu unlocken. Also ihr habt 5 Swipes von links nach rechts oder rechts nach links, müsst den virtuellen Fidget Spinner in Gang bringen und dann pro Spins kriegt ihr Punkte beziehungsweise Coins. Mit diesen Coins, mit diesen Münzen könnt ihr das Teil irgendwie upgraden und ja, besser werden und immer mehr Punkte kriegen und das mag vielleicht ganz toll sein für den einen oder anderen. Ich habe es am Anfang schon gesagt, für mich macht die App null Sinn. Ich sage danke fürs Zuhören, tschüss, bis zum nächsten Mal und natürlich und selbstverständlich ciao und bye bye. Das war One App a Day. Fragen oder Feedback richtet ihr an info@oard.de, facebook.com/oneappatag, gplus.de/oneappatag oder eine @mention an twitter.com/oneappatag.